Für solch eine aufwendige Grabkonstruktion gibt es fast keine Vergleichsbeispiele. Das liegt nicht zuletzt daran, dass kaum ein prähistorisches Grab so sorgfältig ausgegraben wurde. Gerade bei alten Grabungen ist das undokumentiert geblieben, sagt der Archäologe Holger Dietl, zumal das Hauptaugenmerk meist auf dem Grabinhalt lag. Aus dem französischen Oedic und Tevjek sind Gräber bekannt, die eine Feuerstelle enthielten. Auf dem Friedhof im schwedischen Skateholm existieren Hinweise auf sargähnliche Strukturen. In einem Grab könnte die tote Person in ein Kanu gebettet worden sein. Wenn das nicht ein sehr spezieller Superlativ ist, das vermutlich älteste Achteck der Weltgeschichte. Geometrische Muster tauchen zwar früh in der Felskunst auf, und gerade im Mesolithikum sind geometrische Verzierungen en vogue. Aber ein Achteck? Es wäre ja viel einfacher gewesen, die Grube rechteckig wie die Grabkammer zu gestalten. Warum der Aufwand? Eine symbolische Bedeutung ist schwer von der Hand zu weisen. Eine mögliche Option, dass ein Achteck in der Alltagswelt der Jäger und Sammler auftaucht, könnte der Grundriss eines Zeltes sein, das von 8 Stangen getragen wird. Sollte das Grab die Negativform eines Zeltes darstellen? Ragte hier symbolisch ein Miniaturzelt in die Unterwelt? War es die Behausung der beiden für die Welt, die da kommen sollte? Vor allem aus dem sibirischen Kontext wissen wir um die Wichtigkeit der Jurte für die Schamanen. Sie ist oft der Ort, an dem die Kamlanie, die Schamanenzeremonie, stattfand. Das Rauchloch ist die Schleuse zur Geisterwelt. Auch die Kombination zweier geometrischer Figuren, ein in einem Achteck platziertes Rechteck, erstaunt, um nicht noch das Oval der oberen flachen Vertiefung ins Spiel zu bringen. Beim Pentakel wird ein Pentagramm, also ein fünfzackiger Stern, von einem Kreis umschlossen. Das ist ein klassisches Amulettmotiv für magische Zwecke. In diesem Fall war das Rechteck noch rot gefärbt und leuchtete aus dem weißen Achteck hervor.